Der Sprecher des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes nahm am 3. August eine Stellung mit folgendem Inhalt. Am 2. August erschien die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye wieder in der Kabinettssitzung, wo sie den Norden wiederum bekrittelte. Sie bedauere sehr, dass der innere Konflikt wegen THAAD-Einführung fortdauere, obwohl die Drohung Nordkoreas mit Atomwaffen und Raketen tatsächlich bestehe. Der politische Kreis solle die Kraft dafür vereinen, innere Spaltung und Konflikte im Süden, die Nordkorea wünsche, zu verhindern. Dabei erwähnte sie sogar ihre Eltern, die elenden Tod gestorben waren. Diese hätten nur gewünscht, die Sicherheit des Landes und Volkes zu schützen. Sie überrede die Staaten auf der Welt und arbeite mit ihnen eng zusammen, um Nordkorea zum Verzicht auf Atomwaffen und Raketen zu zwingen. Das ist ein verzweifelter Versuch von Park Geun-hye dazu, die Kritiken aller Kreise und Schichten Südkoreas und der Welt wegen THAAD-Stationierung auf die D-Werke abzulenken, ihr großes Verbrechen zu rechtfertigen und sich somit aus der Sackgasse zu retten. Die Öffentlichkeit im In- und Ausland ist einstimmig der Meinung, dass die THAAD-Stationierung in Südkorea, die konsequent der Strategie der USA für Herrschaft über asiatisch-pazifischen Raum dient, die Lage der Koreanischen Halbinsel und der Region schwer gefährdet und als Herd des neuen Kalten Krieges zum erneuten Wettrüsten führt. Wie man wiederholt erklärt hat, ist der wirkliche Feind der nuklearen Streitkräfte der D-Werke der Atomkrieg selbst. Und die modernen strategischen Angriffsmittel zielen nicht auf die unschuldige koreanische Nation und friedliche Welt, sondern auf die USA und ihre Anhänger, die die D-Werke zu erdrosseln versuchen. Mit dem Vergehen der Zeit bringt das Regime von Park Geun-hye nur Katastrophe und Unglück. Bevor es noch größeres Unheil anrichtet, sollen die verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas seinen wahren Charakter richtig einsehen und die Schar der proamerikanischen Landesverräter ausrotten. Der gerichte Kampf gegen die THAAD-Stationierung, von dem die Existenz der Südkoreaner und der Frieden abhängig sind und den die ganze Welt beobachtet, soll bis zum letzten fortgesetzt werden.